So, Jan Torben, Jacqueline und Hans-Jenny, jetzt würde mal schön Weihnachtsflöte gern machen, da muss ich ja Freude. Ach nee, muss das sein? Alle mal die Scheißflöterei. Echt, ey. Der Weihnachtsmann hat auch die Geschenke gebracht. Aha. Ich hab schon dabei. Mir ist ein Ross entsprungen, wie schon die Englein singen oder die Nibelungen. Was kümmert mich? Hauptsache auf dem Gabentisch sind Geiz ist geil Geschenke.